1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen, hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, 3 Stunden Musik, innerhalb derer uns unter anderem so etwas wie eine Stammkraft, wenn ich hier an die letzten Wochen denke, begegnen wird, nämlich der Brite George Fitzgerald. Dann gibt es ein neues Album von einem hochinteressanten Kanadier. Einige von euch haben ihn eventuell in der Sommersaison auf dem einen oder anderen Festival gesehen. Die Rede ist von Dan Mangan. Und auch eine vielleicht in ihren Tracks etwas sperrige, aber sehr reizvolle Sängerin aus Köln möchte ich heute im Verlauf der Sendung hier mal spielen. Ihr Name ist Niobe. Beginnen möchte ich aber mit einer Compilation, die ich hier an dieser Stelle vor einigen Wochen schon mal erwähnt hatte. Mittlerweile ist sie veröffentlicht worden. Diese Compilation trägt den Titel Air Texture Volume 1, kommt als Doppel-CD und vereint großartige, atmosphärische, eher ambient geratene Tracks, die zusammengetragen worden sind auf 2 CDs, einmal von BB Dub und auf der anderen Seite von Andrew Thomas. Ein Beitrag auf dieser Doppel-CD stammt von dem schwer gehypten und diskutierten New Yorker Künstler 10 Tricks Point Never. Und mit einem Beitrag von diesem Mann möchte ich die heutige Show beginnen. Der heißt St. Parther. Thank you. hier ein Ausschnitt aus einem Album, das mir ausgezeichnet gefällt, mit Tracks, die eher als abstrakte Skulpturen einerseits daherkommen, dann aber auch schon mal von techno-hausigen, sanften Beats angetrieben werden, wie wir das gerade hier gehört haben. Velvelyin ist ein japanisches Duo, dessen Album Nostalgia jetzt vor kurzem erschienen ist und inspiriert ist bzw. wurde durch den gleichnamigen Film. Deshalb spreche ich es als Nostalgia des Russen Andrei Tarkovsky. Diesen Film kenne ich leider nicht, aber als Inspiration, zumindest so viel kann ich sagen, für dieses Album hat er allemal getaugt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das losging. Die Zeit ist mein größter Gegner. Ich muss, wenn ich über die Zeit reflektiere, immer an ein altes deutschsprachiges Lied kennen, das einige von euch nicht kennen werden, möglicherweise, weil ihr da noch gar nicht auf der Welt wart. Born Too Late gewissermaßen. Ein deutschsprachiges Lied von einem Engländer gesungen, der hieß Barry Ryan. Die Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Deshalb kann ich nicht genau sagen, wann das eigentlich losging mit diesen Leuten. George Fitzgerald habe ich erwähnt, Joy Orbison, als die anfingen, ihre UK Bass und Two-Step geschulte Hausmusik in die Welt zu setzen mit diesen deepen, warmen Synthesizern und dieser großartigen Euphorie, die von diesen Tracks ausging. Mit im Bund dieser Leute befand sich, es muss ein, zwei Jahre her sein, auch ein Mann, den ich jetzt spielen möchte mit einem neuen Werk. Jeremy Duffy aus London. Was liegt bei diesem Namen näher, als sich Duff Step zu nennen? Jeremy Duffy ist also Duff Step und seine neue 12er trägt den Titel Together. Wir hören hier den Titeltrack. Ganz kurz, zwischendurch, wir sind hier bei 1 Live 4 und hören einen aus meiner Sicht wirklich wunderbaren Titel des britischen Gespanns Jack Dixon und Rick Grant. Dieser Track heißt Muted, findet sich auf der aktuellen 12er mit dem Titel Running Man. Der Titeltrack hat etwas heftigeres, loderndes, rhythmisches Feuer. Aber diese Nummer ist so wunderbar down, dass ich mich erstmal für sie entschieden habe. Muted heißt sie. Ja, können wir eigentlich weiterziehen mit wie. Hinter diesem dreimal V steckt ein gebürtiger Iraner, der mittlerweile in Texas lebt und zwar dort in Austin, Texas. Wie mit einem Titel aus seinem Debütalbum Across the Sea heißt es, hier ist der Titel Retreated. Across the Sea, so heißt das Debütalbum von VVV oder auf Deutsch müsste man sagen VVV aus Austin, Texas, Retreated. Einer der Tracks, die allesamt so jetzt nicht der, man findet nicht den maximalen Club-Burner, wenn man so will, aber ich höre mir dieses Album so in einer Linie. sehr, sehr gerne an, so plüschiger Style. Kann ich ganz gut haben in diesen Tagen und Wochen. Wo wir gerade so gemütlich hier beisammen, ich weiß nicht, ob ihr sitzt oder steht, das ist im Moment auch nicht ganz so wichtig. Entscheidend ist, ich möchte eine Veranstaltung durchsagen, die kurz vor der Sendung mich noch erreicht hat. Natürlich nicht die Veranstaltung selber, sondern die Information darüber. Im Bochumer Schauspielhaus unten, also unterhalb des Erdgeschosses, kann man sehr gute Partys feiern. Und dort gastiert am nächsten Samstag auf insgesamt 2 Floors gastieren eine ganze Reihe von hochkarätigen DJs und auch MCs. Die Fahrtrichtung in etwa Dubstep. Aus Finnland kommt der großartige Tesla Rock, aus UK Subscape. Dann sind als lokale Matadoren Double Trouble mit dabei und zu den MCs zählen unter anderem die von Solar Plexus und DJ beziehungsweise auch MC Youngblood. Das ist am nächsten Samstag, 19. November im Bochumer Schauspielhaus Königsallee in Bochum. 23 Uhr geht die Party los, die ich euch von dieser Stelle aus wärmstens ans Herz legen kann. Jetzt möchte ich weitermachen mit Musik. Ein hintergründig tropical geratener Downbeat, den ich ausgesprochen schätze, von einem Amerikaner, von dem ich noch nie hörte, Max Mool nennt er sich und wird im Februar nächsten Jahres, nicht erschrecken jetzt bitte, sein Album Planet High School veröffentlichen. Es gibt eine Vorab-Auskopplung gewissermaßen, die heißt Palace Chalice. Und die kann ich jetzt bereits spielen, denn es gibt sie, wie ich bereits sagte, und ich will sie auch spielen. Hier ist Max Mool mit Palace Chalice. We'll be right back. 1 Live 4. Das Jahr biegt gewissermaßen in die Schlussgerade ein. Für mich ist das traditionell Anlass und Gelegenheit, auch nochmal so ein bisschen nach hinten zu gucken. Weniger nach dem Motto, was war jetzt besonders toll, sondern eher der Frage nachgehend, was habe ich da möglicherweise übersehen? Und bereits im September, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Album Everything Dancing der britischen dreiköpfigen Band Fair O's erschienen, das ich ganz fantastisch finde. Ich habe es erst offen gestanden vor wenigen Tagen hören können. Einflüsse in Richtung Yesair, so ein bisschen Tropical Post-Punk-Rock, sind sicherlich nicht von der Hand zu weisen, aber die Briten spielen ja immer so ein bisschen gefasster, stärker auf den Punkt, nicht ganz so ausschweifend, und so verhält sich das hier auch über weite Strecken des Albums. Die Tracks sind relativ raw und Everything Dancing ist ein richtig gutes Album von den Fair O's. Das wollte ich hier doch nochmal untergebracht haben. George Fitzgerald, schon wieder etwas Neues von ihm, die Shackled EP, ein 3-Track-Werk, aus dem ich hier viel Like spiele. Oh, 1Live 4. Ich störe an dieser Stelle mal ganz kurz, nachdem wir eben ausschnitthaft Rafferty, einem britischen Produzenten, gehört haben, mit einem Titel aus seiner Visual Acuity EP, Mimetic nämlich, so heißt der Track. Hier im Hintergrund für mich ein Highlight der letzten 10, 12 Tage, was die ja nicht gerade wenigen Veröffentlichungen so 6, 7 Wochen vor Weihnachten betrifft. Das sind die Peking Lights, ein Duo aus den USA. Er, sie, auch privat verbandelt, Indra, hat mal bei den Numbers gespielt, einer Elektro-Punk-Band, an die sich einige vielleicht noch erinnern. 10 Jahre etwa ist das her. Aaron hat in diversen Goth- und Psycho-Bands gespielt, die mir namentlich nichts sagten. Jetzt sind die beiden die Peking Lights und veröffentlichen ein aus meiner Sicht wunderbares Chill-Wave-Album mit schweren Dub-Reggae-Einflüssen, wie wir das hier hören. Dieses Album von den Peking Lights heißt 936, erscheint jetzt mit diesem Titel unter anderem hier All the Sun That Shines, die Peking Lights. Schau mal ganz kurz auf die Uhr, wir haben noch etwas mehr als 4 Minuten bis zu den Infos hier auf 1Live. Danach geht's weiter hier mit 1Live 4. Bis dahin hören wir noch den französischen Dubstep-Artist Likan mit einem neuen Track. Boston heißt der, der so ganz leicht hausig sogar daherkommt. Hier ist Likan und ich sag schon mal bis gleich. 1 Live. 4. Die Hand an den ersten beiden Tracks, mit denen ich hier fortfahren möchte, hat ein Mann aus Kopenhagen, ein Däne also, der zunächst im Kontext von Techno-Musik betrachtet und verhandelt wurde. Sein Name ist Anders Trentemøller. Aber ich, meine Wenigkeit gewissermaßen, ich war vermutlich nicht der Einzige, der wirklich stark erstaunt war, als ich Trentemøller erstmals live sah. Ich entsinne mich noch sehr gut, vor einer ganzen Reihe von Jahren ist das gewesen, auf dem Melt-Festival, und ich seine starken Referenzen und Neigungen in Richtung 60s-Rockmusik und auch sehr düstere Twang-Sounds, Road-Movie-Sounds wahrnehmen konnte während seiner Live-Show. Das hat sich in der Folgezeit auf seinen eigenen Alben dann teilweise auch niedergeschlagen. Ich will hier gar nicht im Plural reden. Ich glaube, es kam nur ein weiteres heraus. Aber insbesondere auch bei der Auswahl der Remixe, die Trentemøller angestellt hat. Und so nimmt es kein Wunder, wenn jetzt eine Doppel-CD erscheint, die heißt Reworked, Remixed. Und die versammelt eine ganze Reihe von Remixen, die Trentemøller gemacht hat, aber auch von Künstlern, die ihn, Trentemøller, gewissermaßen remixt haben. Da tauchen Namen auf wie Mode Selector, Mew, Efterklang, viele, viele mehr. Besonders faszinierend ist für mich, was Anders Trentemøller aus einem Liedchen der dänischen Band Lars and the Hands of Light als Remixer gemacht hat, Mi Mi Mi. Das möchte ich gleich spielen. Wenn ich gleich sage, dann geht es los mit einem dänischen Frauenduo, das von Anders Trentemøller produziert worden ist. Und diese beiden Frauen nennen sich Darkness Falls. Auf ihrem soeben erschienenen Album fasziniert mich insbesondere der Titeltrack des Albums Alive in Us. Thank you. hardest thing I've ever told you. Didn't you know? Die dänische Band Lars and the Hands of Light, deren Kopf Lars, bevor er in diesem großartigen 60s-Genre gelandet ist, auch schon so gut wie alle Styles mal für sich durchgetestet hat. Er war auch mal Techno-DJ, wie ich gelesen habe. Hat natürlich auch in Punkbands gespielt, wie jeder vernünftige Mensch. Lars and the Hands of Light, Me, Me, Me, hier auf dem Trente Möller-Album reworked and remixed, weil Anders Trente Möller, wie gesagt, den Titel remixed hat. Während ich das sage, kommt Bloody Mary, ein Produzent aus Großbritannien meines Wissens, mit dem Titel Fading Away im SAS Remix. Das ist hier Musik aus der Hide and Seek EP von Bloody Mary, dieser Titel Fading Away im SAS Remix. In den nächsten Minuten geht es zunächst an mir nicht bis ins letzte Detail verständliche geheime Botschaften an einen Typen namens Ralph. Und dann taucht die Frage auf, was eigentlich aus Gus Johnson wurde. Hier kommt zunächst ein Mann, den ich zuletzt noch in Zusammenhang mit Florence and the Machine erwähnt habe, hat er doch auf ihrem aktuellen Album den größten Teil der Beats produziert. Sein Name ist Bullion und er wendet hier sich direkt an besagten Typen namens Ralph. Something to do with Max. With Max and Bird. Billy Exxon and Leslie Young. Back in the day. Dem Cats, coming out of Pittsburgh, by way of Kansas City. Way back when. When it laid on up to when Marcellus and that crowd. You see, it was like this. There I was in the basement of this office building down there around Brooklyn Bridge. Rehearsal studios. And like, there was Bird. Bird with his arm around Wynton Marcellus' shoulder. Bent me all out of shape. I couldn't figure out what the hell was Bird doing with his arms around Wynton Marcellus' shoulder. But didn't seem to change. These fantastic jazz musicians hustling and running across Brooklyn Bridge, descending into the city, the Big Apple, down there around City Hall, bright and early one morning, just running. And there was this one cat who looked just like Lester Young. Then his image kept changing. Then he started looking like Billy Eckstein. Then back to Lester, then Billy, then Lester, then Billy. And I ran up to him and I said, "Say, man, and I said to him, I said, "Say, man, who's got the key?" He looked at me and says, "Key? What key?" He said, "Gus got the key." I said, Gus who?" He said, "Don't you know? Gus Johnson got the key." And that's when I did my research. Searched around the jazz scene, did the history of the music, inside out, outside in. Talked to one old timer way back when. Who said, "Yeah, don't you know Gus Johnson was a drummer? Back out of Kansas City." غالية هالت ما تمدى غصات لنا غالية هالت ما تمدى غصات ديوان ما تنم دوا ولا ناسمة تدري دين تستنى من تدغوة دنيا ديوان ما تنم داغا وداغا نها سمت تنيري دين تستنم من تادغ وانتو ينتقلم Hier ein paar Tracks in einer Linie. Was wir da im Einzelnen hören bzw. gehört haben, sage ich dann in 4-5 Minuten, okay? 1, 2, 4, Hausmusik mit einer gewissen Eleganz in Jazz, wenn man so will. Das ist einmal mehr, ich hatte ja bereits bei anderer Gelegenheit heute gesagt, Zeit auch mal hier und da sich so ein bisschen umzudrehen. Rodriguez Junior mit seinem Album Bittersweet. Er kommt aus Frankreich, hat dieses Album im September veröffentlicht und daraus hören wir hier den Titel Los Matadores. Davor habe ich die Tuareg-Band Tinariven gespielt mit Musik aus ihrem Album Tassili, das für mich zu den Highlights so gewissermaßen der letzten zwei Monate zählt. African Desert Blues, wenn man so will, mit Verstärkung von Musikern unter anderem der Bands Wilco und TV on the Radio. Davor eine immer noch nur wenig bekannte Band aus dem britischen Leeds, die Dakota Suite, die bereits im Juni dieses Jahres ein sehr minimales, schwarzes, wenn man so will, Album veröffentlicht hat. Dakota Suite, The Hearts of Empty heißt dieses Album, mit teilweise etwas verloren, aber sehr spannend wirkenden Double Bass, sprich Kontrabass und auch Cello-Klängen. Ich habe da eben einfach mal so ein kleines Piece rausgespielt und hatte davor zwei Figuren ins Spiel gebracht. Einmal Ralph, der direkt angesprochen wurde im Bullion-Titel, und dann ein Typ namens Gus Johnson, von dem ich auch Jahre, nachdem dieser Titel bereits existiert, nicht viel mehr weiß. Er kommt aus Kansas City, er ist Schlagzeuger und er hat irgendeinen gottverdammten Schlüssel. Und dieser Titel, Whatever Happened to Gus Johnson, der stammt von einem älteren Album der Formation Medeski, Martin and Wood. Jetzt möchte ich weitermachen mit einem Mann aus der Schweiz, Agnes heißt er, und hat auch vor einiger Zeit bereits als Agnes Presents Cavalier ein Album namens A Million Horses veröffentlicht, auf dem er eine ganze Reihe von House-Techno-Nuancen gewissermaßen durchdekliniert. Dieser Track hier kommt sehr räumlich, dubbig fast daher. Agnes Presents Cavalier. Dieser Track hier stammt von dem Briten Lee Jones und kommt aus seiner The Moose Mingles EP, die, wenn man die nur digital erhältlichen Versionen, Remixe hinzuzählt, ein fettes Paket von 8 Tracks enthält, darunter ein Remix dieses großartigen Midland, den ich, zu meiner Schande muss ich das gestehen, noch gar nicht gehört habe. Ich hänge hier immer noch beim George Fitzgerald Remix des Titels Moment, den ich hier entsprechend auch gerade gespielt habe. Oh, das ist Om Unit, die Transport-EP, und daraus nicht der erste Track, zugegeben Vibrations, Om Unit. Gleich die Infos hier auf 1Live, dann geht's weiter mit 1Live 4. Im Schatten des großartigen Glasswords-Albums des Schotten Rusty steht ein Mann aus Bristol, der fast zeitgleich sein Debütalbum veröffentlicht, The Vision. Beide Joker nämlich, den wir hier hören, und Rusty haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet. Soweit sind sie nicht entfernt. Aber die Angestrengtheiten von Joker auf seinem Album The Vision wollen nicht so recht zünden. Ganz am Ende befindet sich ein Track, der so mal richtig relaxed und entspannt daherkommt. Und davon hätte Joker nach meinem persönlichen Geschmack ruhig 2, 3 mehr Titel mit aufs Album nehmen können. The Magic Causeway aus dem The Vision Album von Joker. Und ich sag schon mal bis gleich. Mit Amelie Fröhlich um 0 Uhr. Merkel verspricht Aufklärung der mutmaßlichen Neonazi-Morde. Monti soll neuer Ministerpräsident Italiens werden. Und das Wetter wird heute Nacht kalt, morgen aber sonnig. Im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Neonazi-Morden hat der Bundesgerichtshof Haftbefehl gegen eine 36-Jährige erlassen. Der Verdächtigen aus Thüringen wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Die Frau soll in die Morde an einer Polizistin und mehrerer ausländischer Ladenbesitzer verstrickt sein. Kanzlerin Merkel äußerte sich heute bestürzt über den Fall. Wir müssen vermuten, dass es sich um Rechtsextremismus in schlimmster Form handelt. Und es ist beschämend, dass so etwas in unserem Land passiert, und wir werden das umfassend aufarbeiten. Die Ermittler haben heute einen weiteren Verdächtigen aus Hannover festgenommen. Gegen den mutmaßlichen Neonazi soll morgen Haftbefehl erlassen werden. In Italien soll der frühere EU-Kommissar Monti Chef einer Übergangsregierung werden. Staatspräsident Napolitano hat den Wirtschaftsfachmann damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Monti betonte, dass der Schuldenabbau im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen werde. Italien hat nach Griechenland den höchsten Schuldenstand innerhalb der Eurozone, gemessen an der Wirtschaftsleistung. Gespannt wird jetzt erwartet, wie die Börsen morgen auf die Ernennung Montis reagieren. In der CDU ist der Streit um den Mindestlohn wohl beendet. Die Parteispitze hat sich vor dem Bundesparteitag in Leipzig auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt. Über den sollen die Delegierten morgen abstimmen. Der Kompromiss sieht vor, dass es nur dort eine Lohnuntergrenze geben soll, wo kein Tarifvertrag gilt. Dann sollen sich Arbeitgeber und Nehmer zusammensetzen, um gemeinsam die Höhe des Mindestlohns festzulegen. Regionale und branchenspezifische Unterschiede sind erlaubt. Damit hat sich beim Thema Mindestlohn die Linie von Kanzlerin Merkel durchgesetzt. In Brasilien haben Polizei und Militär das größte Armenviertel von Rio de Janeiro unter ihre Kontrolle gebracht. Die Großrazzia verlief weitgehend ruhig. Durch sie soll die Sicherheit in der Millionenstadt verbessert werden. Vor allem wegen der Fußball-WM in knapp 3 Jahren und den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Das Armenviertel mit 80.000 Einwohnern gilt als sehr gefährlich, weil es der wichtigste Umschlagsplatz für den Drogenhandel in Rio ist. 1 Live. Sektorwetter. Nachts ist es vor allem nördlich der Ruhr und an der Weser nebelig. Die Temperaturen sinken auf -3 bis +3 Grad. Wenn sich der Nebel morgen aufgelöst hat, dann wird es wieder sonnig und trocken. Gronau schafft morgen nicht mehr als 7 Grad. In Bünde werden es maximal 9 und in Bonn 12 Grad. Auch am Dienstag erst Nebel und später wieder viel Sonne. Stauschau. Auf der B236 Lünen Richtung Schwerte ist der Tunnel Dortmund-Berghofen gesperrt und zwar wegen Bauarbeiten. Das Ganze dauert wohl voraussichtlich bis 6 Uhr morgen früh. Und aus vielen Teilen NRWs wird uns starker Nebel gemeldet. Ihr könnt teilweise weniger als 50 Meter weit sehen. Bitte fahrt entsprechend vorsichtig. Eins live. Vier. Auf der Fahrt zur heutigen Sendung habe ich im Wagen nochmal ein Album so in Gänze durchgehört von einem Amerikaner namens Scott Hansen. Der nennt sich Tycho, also Tycho geschrieben, T-Y-C-H-O. Sein Album trägt den Titel Dive und manchmal gerät man dann doch in Situationen, wo, sagen wir mal, weitergehendes Handeln ausgeschlossen ist. Ich hätte nämlich gerne dann irgendwie noch, das fiel mir während der Fahrt wie Schuppen von den, wie sagt man, von den Augen eigentlich, nicht? Gerne auf eine ältere Platte mal zurückgegriffen von dem Briten Vinnie Riley, der als Dorothy Cullum insbesondere in den 80er Jahren wunderschöne, repetitive Platten mit exotisch klingenden Gitarren im Mittelpunkt veröffentlicht hat. Aber da war es zu spät, noch auf Vinnie Riley alias Dorothy Cullum gewissermaßen als Referenz zurückzugreifen. Das hätte sich vermutlich angeboten. So belasse ich es für den Moment mal bei Tycho, seinem Album Dive und daraus dem Titeltrack. Thank you. from deep inside of me. Cling on to what you see and feel. I'm the one you feel. Even open up your eyes, I'm blinded by the flashes released from my lips. I caught you when you saw. Blossoming back on out, babe, and let regret end at the start of the day. And don't take no secrets back to your grave. Let everyone know. Let everyone know. Angelica, Angelica, Angelica, Angelica. If wildness covers the colors you sense, then how could would you think that God has no friends? If life's for the living and death for the dead, and love's in your heart and hate's in your head. Got to go blank to let it appear. The garden on high grows bigger each year. Without the black stone, you can't break the string. The omniverse sings of all of these things. Angelica, Angelica, Angelica, Angelica, Angelica. Jetzt wäre ich dem guten Devendra Benhart doch fast erneut auf den Leim gegangen, obwohl ich insbesondere dieses Lied schon des Öfteren gespielt habe. So häufig reißt er hier gewissermaßen das Steuer oder auch das Ruder rum im Titel Angelica, den ich gerade gespielt habe. Diese leicht gebrochene Stimme von Devendra Benhart kommt mir in den Kopf, wenn ich die französische Band François and the Atlas Mountains höre, von der es bisher auf dem britischen Domino-Label erschien, nur eine Single mit zwei, wie ich allerdings finde, überragenden Titeln gibt. Einen habe ich gespielt, Ruins, eben von François and the Atlas Mountains. Devendra Benhart, und ich möchte weitermachen. Ich hatte, glaube ich, hier und da so ein bisschen angedeutet, dass ich mich derzeit in so Grabungsarbeiten gewissermaßen befinde, was die jüngere Vergangenheit betrifft, was Alben betrifft, die mir zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung so ganz konkret nicht in die Finger gekommen sind, aber dann eben etwas später. Dazu zählt auch ein Duo, mit dem ich am letzten Sonntag die Sendung beschlossen habe, und den entsprechenden Titel konnte ich leider nur um die 2 Minuten lang spielen. Das war mir viel zu wenig. Die Rede ist vom Gam Club. Dahinter steckt ein Christopher Barnes, der am Klavier sitzt, und eine Frau namens Christine Drimala, die den Tracks vorzugsweise die Stimme gibt, wie er auch, und die zusätzlich das Cello spielt. Eine entsprechend sehr intim geratene Platte, die auch durchaus so etwas hat wie herbstliche Schwere, die aber eine unglaubliche Schönheit in einigen Titeln erreichen kann, wie der Herbst ja überhaupt jetzt nicht unbedingt zu den hässlichsten Jahreszeiten zu zählen ist. 252 ist ein Titel aus diesem Album vom Gam Club, das heißt Breakers. Thank you. Wunderbar. Der Gem Club. In den verbleibenden 6 Wochen, nicht bis zum Jahresende, ich habe das gerade mal so ein bisschen buchhalterisch durchgerechnet, aber immerhin bis Weihnachten, in diesen verbleibenden 6 Wochen, erwarten uns an Neuveröffentlichungen vermutlich wieder, wie das immer geschieht, viele Compilations, Best-of und so weiter und so fort, muss man nicht groß drüber reden. In der nächsten Woche steht noch ein neues Kate Bush-Album an, das ich persönlich noch nicht in die Finger bekommen und entsprechend gehört habe. Und dann kommt der Kanadier Dan Mangan noch mit einem neuen Album und mit ihm möchte ich weitermachen. Oh Fortune heißt dieses Werk. Und wenn ich zu Beginn der Show sagte, vielleicht hat der ein oder andere Dan Mangan in diesem Sommer sehen können. Er spielte auf dem Orange Blossom Festival, er spielte auf dem Haldern Pop Festival. Ich traf irgendwo dazwischen auch jemanden, der ihn in Spanien gesehen hatte. Und wir kamen irgendwie fast gleichzeitig auf Dan Mangan, weil für mich in Beverungen, wo das Orange Blossom Festival stattfindet bzw. fand, Dan Mangan ebenso ein Highlight war wie für diejenige Person in Spanien, die ihn, Dan Mangan, dort gesehen hatte. Bis dahin eigentlich weitgehend unbekannt und ein Mann, der schon eine stattliche Figur auf der Bühne abgibt, aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, könnte man ihm vermutlich unterstellen, der Kerl hat Präsenz. Wie der sich so an das Publikum wendete bzw. wandte, das hatte schon Klasse. Der hat das Talent, die Leute zu vereinnahmen, ohne da groß kokettieren zu müssen oder irgendwie schräge Witze machen zu müssen. Einfach ein cooler Typ, guter, dicker Bart natürlich, klar. Ein paar Haudegen mit ihm auf der Bühne, aber für dieses Album Oh Fortune gilt das alles nicht. Die traditionelle Liedschreiberkunst hat Dan Mangan weitgehend über Bord geworfen. Herausgekommen sind Songs mit sehr abrupten Wechseln, die auch mal so das große dunkle Nichts ansteuern, dann wieder fulminant daherkommen mit kräftigen Bläsersätzen, die ihrerseits aber auch nicht so ganz geordnet sind. Der NMI hat hier ein wirklich gutes Bild entworfen, die britische Musikzeitschrift, in dem sie geschrieben hat, der Mann, also Dan Mangan, würde mit der Seele der amerikanischen Folk-Ikone Woody Guthrie singen, wenn jener doch Godspeed, You Black Emperor gehört hätte. Und das eine Anspielung auf diese kanadische Avantgarde-Band und deren verlorenem Sound. So, jetzt habe ich hier ein bisschen viel geredet zu Dan Mangan. Jetzt müssten wir eigentlich auch mal langsam Musik von ihm hören. Natürlich tun wir das aus seinem Album Oh Fortune, das jetzt in diesen Tagen erscheinen wird. Hier ist Dan Mangan. happens next? What happens next? East to west, when it takes. It started slow, ends in a rush. Starts with them and ends with us. Let's pray in the night that these walls are enough. Hills are alive and the rivers show blood. Cancer is wider, it's taking my trust. Do what we will and we will what we must. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live4. Die letzten Minuten habe ich hier mit eher experimentell, zumindest angehauchten Musiken verbracht. Da wäre erwähnenswert das über 10-minütige Piece, zunächst von Mervy and Cross On. Dieses Duo habe ich in der letzten Woche schon gespielt mit einem enorm ambientrauschend beginnenden House-Track. Und auf der aktuellen 12er DRM Part 1 befindet sich natürlich auch der Titeltrack DRM, den ich eben gespielt habe, sehr laid back und lose dahin driftend produziert. Ein Track mit diesen ewig verlockenden Vibraphon-Marimba-Sounds, wie das eben zu hören war. Und gerade verklungen ist eine Sängerin aus Köln. Yvonne Cornelius nennt sich Niobe. Jetzt habe ich blöderweise ihr Album schon wieder zur Seite gelegt, aus dem wir gerade Musik gehört haben und auf dem sie nach meinem Geschmack im gerade gehörten Titel Walk the Walk so klingt wie ein weibliches Echo des großen Doors-Sängers Jim Morrison, wenn ich mir das einfach mal so erlauben darf. Ein gewagter Vergleich, ich weiß. The Close Call heißt das Album von Niobe, so nennt sie sich, und wird auf diesem Album unterstützt von einem Schlagzeuger, Christian Thomé. und Mark Metter von der Feinmotorik Crew. Niobe, The Close Call, aus diesem Album hier gerade Musik gehört. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Wir haben noch Zeit, um so ganz laid back, der Begriff fiel ja hier auch gerade schon, uns aus der Sendung hinauszuschleichen. Wie könnten wir das besser tun, als zunächst mit James Jackson Toth. Welch ein großartiger Name. Und wenn das überhaupt noch zu steigern ist, dann mit dem Künstlernamen, den der Amerikaner schon seit einiger Zeit führt, nämlich Wooden Wand nennt er sich und hat sich für sein aktuelles Album Briarwood verstärkt um die Briarwood Virgins. Also Wooden Wand and the Briarwood Virgins mit dem DNR Waltz, Walzer also. Und dann bleibt auch noch ein bisschen Zeit für Ryan Adams und sein Album Ashes and Fires. Vielen Dank an dich, an euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls dann am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao. Like a moth in a vacuum cleaner, I'm summoned up into the void, leaving behind what I carried for a life that will see me destroyed. All along the derelict valleys, there are rows of futon trampolines, boys named for professional wrestlers, birds nesting inside manger scenes. When your body builds up an immunity to sunlight and smelling salts, then the only appropriate number is the dinner resuscitate wall. Skies of a young girl who transforms the mulch into Baileys and fills every chasm with pearls. But the orbit resists this reversal, undoing each spell as it's cast. The roses become carbon oxide, and poison replaces the grass. When you're through counting your blessings and erase one for each of your faults, you might slip the band leader twine to play the dinner. There are things that you'll never live up to, and things that you'll never live down. You can just dismiss bad luck entirely, or live at the hem of her gown. But the futility of each losing battle will break bonds in spirits and bone. Any army retreats and surrenders when they're made to set fire to stone. Better break up all your paper money, the fare for the ferry is small, just a cripple of coins for you.